Die gesonne Kakenslob. Us Opa hätt mich mal vertellt, wat sin Opa ins in urohle Tiet mit sine Mutter, also mit min Urgroßmutter belebt hätt. Ich wuhe mit us Muttern ob den Weg no Kaken. So ha also min Opa sin Opa to min Opa secht. Ich ging mit Mutter noch kagen und keig ihr verstohlen für die Sied et Gesicht, ob sie dat dit mal ob wohl schaffen de. Us Mutter ha nämlich so'n goen, gesonnen Kakenslob. Man dissen Sündag predigt bi us die wildste Pastor, to Uthölp, von wegen der us eigen Pastor mit Ischias in Bettling de. Und disse wildste Pastor, die ha ein gewaltig starke Stimm, as so'n Gerichtsposaun. Und dann er damit von Baum ab die Menschen herunter, dass sie sich all in Angsten in die Bänken doll dugen dehn. So möch wohl die Uljave ins, ob die Kinder Israel herunterknetert hebben, wenn sie Övel dorn han. Die wildste Pastor, die höllert bann ich mir das Ole Testament und smeit sozusagen jeden Sündag mit Steakrüben von die Kanzel herunter. Just as ob dat köstliche Manna von dat Neue Testament noch gar nicht von Himmel fallen wolle, da den Menschen wies, da die Leibe, Goe, ole Vater Gott oboben, so gar nicht so'n Bulleballe is. Nee, also Kinders, bi den wildste Pastoren sie predigten, da kömm die rechte, Goe, gesonne Kakenslob gar nicht bi ab. Und darum wo ich nu so bannig neischierig, ob us Mutter wohl gegen ansloben können gegen den sin Gedörne, oder ob se dat wohl dit mal nicht fertig krieg, bi die Predigt internecken. Us Mutter wo ich jo nicht so licht beite kriegen, wat den Kakenslob anlangen deit. Se de die ganze Wege swore Dachwag, or ich scheif und krumm hase sich alle Arbeit und s'nachts können sie auch nicht recht und sloppen wegen dat fehle Kindergeblas. Und wenn sie denn an Sünder in die Kagen seid, ja, denn so kömm he sachte over ihr und drück er die Augen deckelsen af. Die grode, goe, deipe, die gesonne Kakenslob. Denn die barmhartige Hebensvater diejenigen von seinen Kindern zukommen lädt, die Gorto swor an er dächliche Dachwag trägt. Over diesen goen Slob in die Kagen, haus Eigenpastor, die Ärztepastor, die nun mit Ischias in Bettling de, do ha die ein wunderbares Wort oversägt. Ein Wort sägt die as ein schieres Stück Gold. Wenn da die würdige Justin oder Augustin oder in anderen ohlen Kagenvater von Munden trudeln lorden ha, den stündert nur mit güllne Schrift, ob all die Kalender blöhe. Us Pastor, die ha nämlich secht, in die Kagen zu sloppen, ist nicht so christlich, als in die Kagen tote hören. Aber in die Kagen zu sloppen ist beter, as nicht nur Kagen hintergon. Denn die Slob in die Kagen ist mehr wert als jeder andere Slob. Und denn ha hi auch verkleinklüt, warum die Slob in die Kagen so viel besser dörcht, als die Slob in Bett, ach den Hauklump oder ob die Amtsstuben. Die Mensch, die in die Kagen slöppt, so seh us Pastor, die nimmt dobi doch schimmer noch allerlei mit von Gott sein Wort. Denn Gott spricht schon nicht bloß zu unserem Verstand. Hei der weit in die Kagen den ganzen Ruhm und spricht zu die slummen Seelen mit Wör, die folgen deiper durchslauen dort, als die Wör, die hei durch den Mund von uns Pastoren von die Kanzel dröhnen deit. Die Sleper in die Kagen raut in das Kagenschip, als Noah in sein Schwimmhus. Will die wilden Bögen von die Welt und den Alldach sich buten an ihrem Mühen brecken dort. Die Sleper in die Kaken raut in den Schot von der Nacht, wo die he kommen ist und in die he trüchgorn deit. Mater Eterna, die goe Nacht, die blaue Nacht, die nicht ganz düster ist. An deren Heben die Weihnachtsstern funkelt. Så se oss på stå. Og oss på stå at vi en visen, finen mann. Da gjeng de vildste på stå. As de nu dissen søndagmorgen de kanseltreppen hochtroffen de, da bippe ik binderlig, as so litsche bange puthen for en gewaltig gewitter. Dat vid gønt an heben så nå og nå, als jemme lurde losbrummeln deit. Us mutter, wo i bi den eisen korol, also suche piano in slop versagt. Und nick hab hin und wolles um beten für sich hin, as so'n Buckelarm ob die Fürjors weide, dat sich ton eisen mal in stöten olben deit, und uck, as nick se af und an fründlich do den Herrn bestoren sie wör, as wo se säg gewiss. Gewiss doch, Herr Pastor, da hab sie mal wolle fein sagt, man so fütter. Die Brille, die wo ihr ganz gefährlich wie noch führen hin auf die Nasenspitzen rüscht und könnt euch jeden Augenblick hinunterklötern. Die Herr Pastor, die füng eis tämlich sacht an zu süßeln. Und doch bewe du alle ihn veron von den anbrusen Stürmen in seine Stimme. Und langsam war er lurder und gewaltiger. Die Kaken dröhnen als ein riesige Glocken, in die Heide Klöppel wohe. Und diese Glocken, die lür Stürm für Gericht. Ich tut mir mein Bank zu hoben, als all die anderen Lüder da den und als so litschen Schipsjungs ich wohl für das Wort Breges achter die Bootswart doldugen mach und plier us Mutter neischierig von die Sieden in Gesicht. Us Mutter scheut von Tiet zu Tiet mit dem Kopf in die Höcht, wenn der Pastor bei Gott und Bulbo sich losbögen de und stöhnen ganz fein mit spitze Lippen. Oh, ma den sacke die Kopf so botzwolle dol. Und dit starke Nickhoppen, dat löt meist so, als wohl sie ass und schaub mit ihr hören, nur ihren Schäpe toastöden und sich ob so ne Ort gegen den sin Gebrus und Geballes zu wehrsetten, dat wohl zwischen die Beine so ein Ort Duell. Mit einmal schütt ich ihn dort. Den achte us Mutter und mich, da wohl ob'n Stott sein gräsigen Lute hören, ein deipet, snariget Gebruddels. Als wenn so'n dicke Söch, an die ich es fünftein Fagen lutschen tut, als wenn die so recht behöchlich und satt für sich hinschüchen deit und sich wöltert in ihren eigen Mess. Ich drei mein Gesicht für auch nur achten. Du seid drei Bänken durch Ohrs, die Ol Jan Boltemann und snork. Darum die langhorigen Strufels, die im Asketuffelkiem und die Näsrut bummeln, man so spotteln den. O Kinders, ich sag schon, so segensvoll so'n litschen Slummer in die Kaken sich wiesen kann, dat Snorken in die Kaken ist reine weg von Dübel. Dat bruddelt so gemein und breit und fett in die fine Sündorsfreide rin, als den Dübel sie ins speckigste Bug lachen, lieg u die Hölle. Mit einem Holz steh ich mein kohlet Gefäul in die Börste höcht und ich woll mit Samsus Mutter an Leisen so putz in die Ehe versagt. Denn ich war mit einzen wies, war der Pastor ganz sonderbar an zu sprechen füng. Hei zwoch von sin Predigtext herunter und snack mit einmal von die Sleepers, die auch der Dröhnen von der letzten Posaun noch nicht wogte kriegen sind, die all deutlich wied von heben her ihr Verspell brust. Und da beglüßt er ganz grimpolstrig und schabne aus Muttern herover. As glöfe woll, da den Ohlen Jan Bultemann sin utverschäumte Snorkelbruddels und eher litsche Halslock kümmen. Denn den Ohlfuhlbuken Jan können er nicht sein. Die wohl ganz in sie Bank zu hupen sagt. Und der Pastor, die dünne Jimme lurte und vergrälte. Manus Mutter, die sleub. Und nu bölgt der Pastor so obersig, als ihm noch niemals ein Mensch nicht bölgen hört ha. Du verlorene Kind, du dumpe Kreatur. Oh, denk doch do an, wo ins denn ich ins us Herr den jungen Sünder vermohn, den eisen Kagensleber, die bi St. Paulus in der Predigt den Slob versack. Und wo ans hätt die Herr im Strauft, hey Leute, mu dat Fenster in die Deib des Staaten. O, sei du tau, dat du nicht noch dei befahlst. Wog ab! Ich rub die tau, wog ab! Und da mit Donner der Bestor mit beide Füße ob die Kanzel, da dröhn er so knunzlach. Und dem wohl doden still in die Kaken. Denn ohn Jan Bultemann sin Snorgen reit kotzdremig auf, hei schüttelt sin Banken de Hücht und gnulps ganz gräsig ab für Schreck. Ein ganz reich Gesichter drehen sich noch aus Muttern her. Aus Mutter schüttelt bi den Knall in die Hücht und knipsche viel verslopen mit ihre Kieglöckes in die Runde herum, als wüsse sie gar nicht recht, wo sie wollen. Und stamme slöprig und verbiester in der Zwiegen. O Mann, Mann, Hünnerich, was willst du denn erwolle? Lieg doch still. Und bups, sacke die Kopf volle Dohl. Ein ole Jumpfer, die dich für aus Muttern sitten, die drei sich bei diese Wöhr noch herum, ein Affgünstig und längenvoll Fünkeln in die Augen. Als Mutter dessen Nachsloppen snack herutzlohn ha und dann noch so putzvolle Indrüssel vor ihr, da füllt die Herr Pistoren sich zu hupen als so ein Zwiensblasen, wo mit ein Pieks die Luftrut zersend hat. Hei klammer sich an die Kanzel wiss mit beide Füßt und stamme verbiest er noch einige undütliche Wörter und die Predigt vor ihr ut. Als die Kagen zu enden vor ihr, stolz hier aus Mutter abrecht und munter u der Bank. Sei dreucht und nix von anderen, ganz reich Menschen, die anklumpen den, sei wohl die Einzige, die niemals richtig da achterkommen, dass sie so anbosig in die Kagen schläubt. Bin schlauben mag die Menschen, so bekannt ich nicht so recht, was die Tieter von Susan da hat. Sei wohl sich wohl klar, dass sie zwischen Dürmern und Strämen innigen, die, auf den Groten und Ganzen so glöf sei, kreisen die Kagen schimmer eins mit. Buten für die Kagen, der bleib sie bestaunen. Teuf, mein Junge, ich muss mal eben mit den Herrn Pistoren snacken. Nee, nee, schon, ich Mutter, du komm doch, komm her, räubig Lur, und wolle hastig mit mir Vater reden. Aber da wollt doch alte laut. Der Herr Pistor drehe o die Kagen dör und scheut ordig in Dott, als he us Mutter to Gesicht kriegen de. Us Mutter ihr Augen strahlen leiflich ab. Sei hüpp ob im Tau as so'n Wüppvogel und greift mit beiden Händen aus ihre Rechte und tirillier. O, Herr Pistor, ich würd' sie doch mal Dank sagen. Was habt sie uns wolle geben? Ach ja, dat leibe Himmelsbrot. Ich fühl mich jeden Sonntag noch die Kagen so frisch und quicklich und voll neue Kraft, als heik in ein Quellenbord jeden Sonntag, Herr Pistor. Den Herrn Pistoren stünd dat Mundwerk sonderbastig um. Hei kriegt so verdutzt, als sei ich ein Spook. Hei jab ein paar Mal als so'n Smurrohl am Drögen. Und sie Gesicht läuft gläunig an. Und für sie stehen, doch quäl ein Order, vertwiegt als ein Sonderbord Tecken, ein Buchstorf, meist als ein Haar. Hebensgewitter oder höllisches Feuer. Aber du haust Mutter gar einen litschen nütlichen Knicks für den Herrn Pistoren hindreit und wüpst dir mit mir wieder. Mutter, stamm mir Gas verbos, als wie so'n 50 Meter Futter feuern. Mutter, du hast doch gar nix hört für die Predigt, du schläubst doch. Du keig aus Mutter mir streng in Gesicht, streng und strafwies, als heigen gräsig, dummerhaftig, ja meist ein unanständig Wort von meine Lippen lauten, für dat jed ein Anter der Schorfe is. Du hab ich nix mehr secht. Aus Mutter war ein fromme, ehrwürdige Frau. Und hat kein muss Kinder nicht tau, sichens gegen uns Muttern abzubocken. Sü. Da hätt uns Opa sin Opa im Inns von seine Mutter, also für mein Urgroßmutter vertellt, dat liegt allein lange, lange Tiet zurück. Dat jo keiner glöft, dat so wat für doch noch besäet.